FM4 La Boom Deluxe. Das war mega spaßig, sehr spontan. Danke, danke, alle unsere Gäste hier im Studio, die uns motiviert haben, nochmal zu dritt die Decks anzugreifen. Das hat mega Spaß gemacht, sehr spontan, sehr lustig. Als letzten Tune haben wir ja noch einen neuen Release gehört. Sarah, magst du noch was dazu sagen? Genau, auch ein Tune von der Fractal VA von Sensor. Die Audio heißt W&L und kommt am 14.03. raus. Also wie da alle auf einmal BAM gesagt haben, als wir gedroppt haben. Es ist so lustig, wir haben uns nur zu euch gedreht und das war einfach legendär. Also danke, dass wir den noch hören durften. Wir sind gespannt, wenn er rauskommt. Danke an alle, die hier waren. Danke an alle, die zugehört haben. Es war mir eine mega Ehre, wieder hier am Mikrofon zu stehen. Ich war Euphoria, das war hier Sarah, Aras und Jana, Jalen Mess. Tschüss! Danke. Danke, Euphoria, Aras und Jalen Mess für die fantastischen letzten zwei Stunden.